Er gab Seminare im Fach Politikwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dann reiste der Journalist Patrick Barb im September zuerst nach Russland und anschließend in die Ostukraine. Dort hat er die Scheinreferenten in Luhansk und Donetsk beobachtet. Jetzt ist er seinen Lehrauftrag an der Uni Kiel los. Wir sprechen in den kommenden Minuten darüber, was Patrick Barb in der Ukraine gemacht hat und wie die Uni Kiel auf seine Reise reagiert. Zu den Vorfällen um Patrick Barb hat sich die CAU schriftlich gegenüber dem Campus Radio Kiel geäußert. Aber zunächst zu Patrick Barb. Der ist Journalist und arbeitet schon seit vielen Jahren für den NDR. Auch jetzt noch. Sein Vertrag läuft, aber die Arbeit im Programm ist ausgesetzt. Außerdem war der 63-Jährige als Dozent für eine Hochschule in Berlin und seit 2008 auch als Dozent für die CAU Kiel tätig. Jetzt geriet Patrick Barb in die Schlagzeilen, weil er in den Donbass gereist ist. Laut eigener Aussage sei er privat unterwegs, um für ein Buch zu recherchieren. Das sagte Patrick Barb in einem Interview gegenüber der selbsternannten deutsch-russischen Friedensjournalistin Alina Lipp. Gegenüber ihrem Portal Neues aus Russland berichtete Patrick Barb, dass er in Mariupol und Luhansk gewesen sei, um die Wahlvorgänge zu den Beitrittsreferenten zu beobachten. Er sagte, dass der deutsche Begriff der Scheinreferenten zu kurz greife, da es lediglich Defizite bei der Abstimmung gebe. In Mariupol und Luhansk, die unter russischer Kontrolle sind, habe er 8 Wahllokale der sogenannten Scheinreferenten besucht. 5 der Lokale seien in Bussen oder Gebäuden untergebracht gewesen, 3 weitere Lokale unter freiem Himmel. Bei den stationären Wahllokalen, also den Bussen und Gebäuden, seien die Anforderungen an eine freie, demokratische und geheime Wahl erfüllt gewesen, so Barb. Denn es habe Wahlkabinen gegeben. Bei den Wahllokalen unter freiem Himmel hingegen sei das nicht der Fall gewesen, denn es habe keine Wahlkabinen gegeben. Das kritisierte Barb an der Abstimmung. Er sagte aber auch, dass die russischen Behörden die fehlenden Wahlkabinen mit den Sicherheitsanforderungen begründet hätten. Es habe die Gefahr eines Anschlags bestanden. Später gab Patrick Barb der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS Auskünfte über seine Beobachtung zur Wahl. Er trat also durchaus nicht als Privatperson, sondern als Wahlbeobachter auf. Das bestätigen auch Bilder, auf denen er auf Podien von Pressekonferenzen sitzt und seine Beobachtungen schildert. Gegenüber der Nachrichtenagentur TASS sagte Patrick Barb, dass die fehlenden Wahlkabinen die einzigen Verstöße bei den Referenten gewesen seien. Ansonsten seien die internationalen Standards erfüllt worden. Die Reise in den Donbass und das Auftreten als Wahlbeobachter haben nun auch berufliche Konsequenzen für Patrick Barb. Seit 2008 hielt er Seminare in der Fachergänzung zum Zweifach-Bachelor Politikwissenschaft hier an der CAU Kiel. Bis zu einem Seminar hat er pro Semester gehalten. Und auch für das kommende Wintersemester war ein Seminar mit ihm geplant. Der Titel: Recherchieren, ein journalistischer Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Die CAU sagte gegenüber dem Campus Radio Kiel, dass sie keine Kenntnis von Barbs Reise in die Ukraine gehabt habe. Sein Lehrauftrag werde aber sofort gekündigt. Auch das Seminar für das kommende Wintersemester werde abgesagt. Dazu die Uni Kiel. Patrick Barbs Auftreten als Beobachter der völkerrechtswidrigen Scheinreferenden in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine verleiht dem russischen Vorgehen den Anschein von Legitimität. Die Veranstaltung in Uniwiss wurde ebenfalls gelöscht. Trotzdem wirft das Verhalten der CAU Fragen auf. Denn Patrick Barb war schon 2017 bei dem Webportal KenFM zum Interview zu Gast. Das Portal und dessen Betreiber Ken Jebsen sind einschlägig für die Verbreitung von Verschwörungstheorien bekannt. Jebsen wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Patrick Barb sprach mit ihm über sein Buch Im Spinnennetz der Geheimdienste, das er 2017 veröffentlichte. Darin geht es unter anderem um die Ermordungen von Olof Palme und Uwe Barschel und die Zusammenhänge der Todesfälle mit der CIA und anderen westlichen Geheimdiensten. Später präsentierte Barb das Buch auch bei einer Veranstaltung an der Uni Kiel. Und auch bei 2 weiteren sogenannten alternativen Medien war Barb für Interviews zu Gast. Zum einen bei nachdenkseiten.de und zum anderen bei Rubicon. Mit diesem Hintergrund bekommt auch Patrick Barbs Seminar mit seinem journalistischen Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung einen anderen Geschmack. Für die Uni Kiel war all das kein Grund, in den letzten 5 Jahren den Lehrauftrag von Patrick Barb in Frage zu stellen. Auch für Lehrbeauftragte gilt die Meinungsfreiheit und bislang gab es keinen Anlass, die Aktivitäten von Herrn Barb, einem langjährigen NDR-Journalisten, im Einzelnen zu prüfen. Deshalb waren uns seine bisherigen Veröffentlichungen auf diesen Portalen nicht bekannt. Doch mit der Reise in den Donbass scheint es genug für die Uni Kiel. Sie hat den Lehrauftrag von Patrick Barb gekündigt. Das Seminar für das kommende Wintersemester wird abgesagt. Studierende, die einen Platz belegt haben, müssen sich jetzt ein Ersatzseminar suchen.